Schläfst du schon? Hi, kannst du auch nicht schlafen? Nee. Ja, auch nicht, ne? Irgendwie, ich zermarte mir schon ganze Zeit den Kopf. Ich hab so einen Podcatcher hier und der ist so randvoll mit Folgen und ich komme einfach nicht hinterher, die zu hören. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Oh, total. Ich habe letztens mal versucht, den aufzuräumen und habe dabei lauter neue Podcasts entdeckt, die ich unbedingt hören will. Das ist ganz furchtbar. Ich komme gar nicht dazu. Die werden auch nicht weniger, ne? Also immer mehr. Ja, ich glaube auch. Also weißt du, es gibt immer so, ja, dann wird mir hier einer eingestellt und da geht mal einer in die Pause und so. Aber jedes Mal ploppen dann mindestens 5 neue auf die Spannende. Das stimmt. Ich bräuchte irgendwie mehr Zeit oder, keine Ahnung, Möglichkeit, in die Zeit zurückzuspringen und einfach mehr Zeit zu haben. Also Zeitmaschine, das wäre cool. Ja. Ja. Das wäre schon cool, wenn du so eine Stunde Podcast gehört hast, nochmal zurückspringen und die gleiche Stunde nochmal nutzen, um einen anderen Podcast zu hören. Ja, genau. Ja. Wobei, da sitzt ja dann schon jemand an dem Gerät, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da gibt es auch diese Schwierigkeiten mit so Zeitparadoxon, dann nachher hörst du dann die Folge, die dein Großvater hören sollte und dann gibt es dich nicht mehr oder so ähnlich. Oder wie war das? Nee, Großvater bist erschießen, glaube ich, genau. Damit du dessen Podcatcher kriegst und den hören kannst. Nee, irgendwie bringe ich das gerade durcheinander, aber es liegt wahrscheinlich zur späten Stunde. Nee, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Stimmt schon, das ist schon schwierig, ne? Also es gibt ja schon. Also die Idee mit so einer Zeitreise ist natürlich gut, aber die ist auch nicht neu. Und ich glaube, dass das bisher einfach niemand gemacht hat, oder zumindest nicht so, dass wir es alle wüssten. Weil eben diese Gefahren so groß sind, ne? Dann springst du in der Zeit zurück und willst eigentlich bloß irgendwie deinen Lieblingspodcast hören. Und nebenher. Prompt hast du Donald Trump erschaffen, ja. Ja, so oder. Kann das passieren. Das Aussterben der Dinosaurier verhindert oder sowas. Genau. Oder, keine Ahnung, wahrscheinlich den Sportalmanach zurückgebracht in die Zeit. Oh Gott, ja, sowas. Ja. Und dann müsste es irgendjemand geben, der so quasi ein bisschen drauf guckt, dass da nicht irgendwelche Unfälle passieren beim Zeitreisen. Mm. So eine Agentur oder so, ne? Ja, es müsste so eine Vereinigung, Agentur geben, die dann eben auch guckt, dass also die so, weiß ich nicht, wie Unterlagen, Akten, Geschichtsbücher über wesentliche Ereignisse in der Geschichte hat und dann ein Auge drauf hat, dass da keiner drin rumfuscht, ne? Das stimmt. Das wäre so quasi so wie Akte X, nur so irgendwie ein anderer Namen, ne? Also Akte, keine Ahnung. Ja, Akte X ist ja mit Aliens, das hat ja mit Zeitreisen nichts zu tun. Stimmt. Aber es geht so in die Richtung. Ja, das stimmt. Die gucken ja auch immer drauf, dass irgendwie die Welt wieder im Lot ist. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Dann würde man Agenten, also wenn man dann doch sieht in den Akten irgendwie, da ist jetzt aber was schiefgelaufen, dann schickt man da ein paar Agenten hin. Und die sorgen dann dafür, dass das alles wieder gerade gerückt wird, ne? Das ist eine gute Idee, ja. Ja. Vielleicht gibt's das ja sogar schon und wir merken das gar nicht. Also vielleicht deswegen hat sich vielleicht jetzt aber auch wieder vereinigt und Nord- und Südkorea kommen zusammen. Vielleicht ist das schon ein Eingriff in die Geschichte gewesen. Das kann gut sein, ne? Also ja. Weil ich meine, das kam ja jetzt so aus heiterem Himmel, das hat ja niemand kommen sehen. Also da liegt die Vermutung nahe, dass irgendjemand Zeitreisen erfunden hat in der Zukunft und gesagt hat, die Welt wird besser, wenn aber sich wieder vereinigen. Obwohl, wer weiß. Aber ja, noch das mit Süd- und Nordkorea ist schon, also das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich das angebahnt hätte, ne? Nee, das ist schon sehr überraschend gekommen alles. Ja. Das ist so ein bisschen, als hätte da so ein James-Bond-Typ irgendwie eingegriffen, oder? Das ist so ein bisschen, ne? Ja. Ne? Aber das ist schon überraschend, ja. Es wäre jetzt natürlich mal spannend, ne? Also wenn es das wirklich gibt, also so eine Agentur mit Agenten, die durch die Zeit reisen, wenn man das irgendwie nachvollziehen könnte. Also wenn es da irgendwie Unterlagen gäbe, die wir einsehen können, wo wir sehen können, boah, da haben die aber richtig gute Arbeit geleistet von dieser Akte XY Aktenzeichen, Akte, weiß ich nicht. Akte Borealis oder so, ja. Genau. Oder was immer so gibt. Ja, wenn man das so nacherleben könnte, ne, diese Abenteuer. Oder wenn man sich da sogar selber bewerben könnte als Agent. Das wäre natürlich noch cooler. Selber durch die Zeit reisen und Sachen wieder gerade rücken. Ja. Blöd, dass es das nicht gibt. Also wenn es noch nicht gibt, dann müsste das eigentlich erfunden werden. Eigentlich schon, ja. Wenn man das auch noch jeden zweiten Montag hören könnte, das wäre richtig cool. So einfach das, mithören. Naja, das wäre schon cool. Dann halt so richtig vom Grund her, ne? So erstmal so die Rekruten rekrutieren und ausbilden und testen und dann so richtig die großen Fälle der Geschichte aufarbeiten, ja. Ja, das wäre cool. Kennst du jemanden, der sowas macht? Gute Frage. Da gab es doch mal so ein Projekt, wo was Ähnliches gemacht hat. Da haben sie Leute auf eine Insel geschickt und die mussten dann versuchen, da irgendwelche Rätsel zu lösen und am Leben zu bleiben. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die sowas hinkriegen könnten. Meinst du? Also, wie das hieß, Puerto Rico oder Puerto, keine Ahnung, ich komme nicht mehr drauf. Hieß, ich weiß das auch nicht mehr. Ja. Die hatten auch so eine ganz in einer Farbe geprägte Landesflagge auf der Insel, kann das sein? Das kann gut sein. In Kobalt, also so Blauton, oder ne? So? Ja, ich glaube, so Blauton. Ja. Ja. Aber weiß auch nicht, was aus denen geworden ist, da hat man auch schon nichts mehr gehört. Naja, aber die hatten da so einen verrückten Wissenschaftler, diesen Bert Croissant oder so. Stimmt. Ja, der könnte so eine Zeitmaschine entwerfen. Ja, ich meine, der hat einen Teleporter erfunden, dann kann der ja wohl auch eine Zeitmaschine bauen. Eben, also das ist ja wohl das Leichteste. Ja. Weißt du, wen wir da mal fragen können? Wen? Ich kenne jemanden, der war ganz dicke mit dem Bert. Echt? Ja. Ah, die könntest du ja mal fragen, ja? Ja. Oder den, ich weiß ja nicht. Ja. Nee, ich glaube, du kennst den auch. Ach so? Ja, das ist der Johannes. Ach, der Johannes, der, was war der nochmal, irgendwie so, irgendwas geleitet, ich weiß noch nicht mal genau was. Ja, genau. Ja. Und also ich meine, der hat ja schon mal was geleitet, das wäre eigentlich auch der Mensch, der so eine Agentenabteilung leiten könnte für so eine Zeitreise, unbedingt. Vielleicht sollten wir den mal anhauen, ob der das machen würde. Ja, der hat ja auf dieser Insel auch schon irgendwie bewiesen, dass er das kann. Ja. Ich glaube, der wäre gut geeignet dafür. Ja. Aber will der nicht nur spielen? Ja, meistens schon, aber... Ja. Vielleicht macht er es trotzdem. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, wir überreden den mal. Und also ich habe jetzt gerade mal geguckt so in meinen Podcatcher und wie viel da drin ist. Ja. Also da wäre jetzt tatsächlich genug drin bis zum Montag. Das wäre ja dann, ja, wenn da was dann losgehen könnte, ne? Vielleicht kannst du ihn dazu überreden, dass es genau da die erste Folge gibt. Ich glaube, das geht bestimmt, weil wenn die da eine Zeitmaschine haben, dann können die in der Zeit zurückreisen und das entsprechend vorbereiten. Das wäre perfekt, stimmt. Ja, ich glaube auch. Jetzt müssten wir ihm das natürlich noch unter einem guten Namen verkaufen. Hast du eine Idee? Ja, wie gesagt, irgendwas mit Akte Morgenröte vielleicht oder... Warte, der steht doch so auf Alliteration, der Johannes. Ach so. Morgenröte finde ich gut, aber wir nehmen das Fremdwort dafür. Akte Annemonika, nee, Akte... Nee, nee. Verdammt, hätte ich mal da reingelernt. Aurora ist gut, ja, perfekt. Aurora, Akte Aurora. Das klingt gut. Schlag ihm das mal vor. Das mache ich. Super. Mensch, dann kann ich, glaube ich, auch gleich wieder ganz beruhigt einschlafen, wenn ich das weiß, dass das klappt. Ja, ich auch. Ich schicke ihm vorher noch schnell eine Nachricht. Ja. So, ist raus. Kurze Nachricht. Ja, ist das Wesentliche. Ach so. Akte Aurora und Zeitmaschine und dann weiß er schon Bescheid. Ah, das ist Johannes, wir reden hier von Johannes. Entschuldigung, ja, Johannes. Ah. Okay, gut, jetzt können wir beide beruhigt schlafen. Super. Sehr schön. Mensch, gut, dass wir darüber geredet haben. Das finde ich auch. Na, das finde ich auch. Dann gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht. Schläfst du schon?